Und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen kennt